Weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen, aber ihnen erreicht die Gottesfurcht von euch. So hat er sie euch dienstbar gemacht, damit ihr Allah als den Größten preist, dass er euch recht geleitet hat. Und verkünde frohe Botschaft den Gutestuenden.